1 Live Infos. Mit Mathis Dierkes und Sarah Bartkowski um 13 Uhr. Ermittler geben Kollega und Farid Beng recht. Homosexuelle beantragen selten Entschädigung. Und das Wetter bleibt am Nachmittag noch ganz schön. Kunstfreiheit. Kollega und Farid Beng bekommen keine Strafe. Die Staatsanwaltschaft Düsseldorf sagt, dass ihre Texte von der Kunstfreiheit gedeckt sind. Die beiden Rapper waren von mehreren Leuten angezeigt worden. Es ging um Texte wie Mein Körper definierter als von Auschwitz-Insassen. Für die Staatsanwaltschaft wird damit aber nicht der Mord an Juden geleugnet oder verharmlost. Entschädigung. Seit knapp einem Jahr können Schwule und Lesben Geld beantragen, die früher wegen ihrer Sexualität bestraft wurden. Bisher haben das aber nur rund 100 Betroffene gemacht. Das zuständige Bundesamt vermutet, dass sich viele Homosexuelle nicht melden, weil sie traumatisiert oder schon zu alt sind. Der Bundestag hatte das Gesetz beschlossen, um Homosexuelle zu entschädigen, die nach dem Zweiten Weltkrieg ins Gefängnis gesteckt wurden. Angriff. Das Auto von Fußballnationalspieler Ilkay Gündoğan ist demoliert worden. Der oder die Täter haben eine Scheibe eingeschlagen. Gündoğan hat Anzeige bei der Staatsanwaltschaft erstattet. Dazu die Einzelheiten. Auch wenn der Schaden nicht groß ist, ermittelt wohl auch der Staatsschutz. Denn der Angriff könnte möglicherweise unter anderem mit dem Treffen von Gündoğan mit dem türkischen Präsidenten Erdoğan zusammenhängen. Das wurde oft kritisiert. Gündoğan würde Wahlkampfhilfe vorgeworfen und dass er nicht integriert sei. Kurz danach war der Nationalspieler beim Testspiel gegen Saudi-Arabien von vielen Zuschauern mehrfach ausgepfiffen worden. Passiert sein soll der Angriff auf Gündoğans Auto genau an dem Abend vor dem Testspiel letzte Woche. In der Nähe des Kölner Hotels, wo die deutsche Nationalmannschaft geschlafen hat. Fußball-WM. Mit Favorit Frankreich hat gerade sein erstes Spiel. Es geht gegen Australien und zum Start der zweiten Halbzeit steht es 0:0. Danach gibt es heute noch drei weitere Spiele. Um 15 Uhr Argentinien gegen Island, um 18 Uhr Peru gegen Dänemark und um 21 Uhr spielen dann noch Kroatien und Nigeria. 1 Live. Sektorwetter. Heute Nachmittag sind neben Sonne und einigen Wolken auch vereinzelt kleine Schauer möglich. Meistens bleibt es aber trocken. Dazu in Lüdenscheid 21 Grad, Düren und Dormagen kommen auf 22, Gelsenkirchen und Bielefeld auf 23 Grad. Auch morgen gibt es dann wieder Wolken und Sonne. Schauer sind eher selten, bis 22 Grad und der Montag wird fast genauso. Stauschau. Mit den Staus, wo ihr am längsten steht. A2 Dortmund Richtung Oberhausen. Zwischen Dortmund-Mengede und Henrichenburg Unfall mehr als 20 Minuten plus 4 Kilometer Stau da. A3 Arnheim Richtung Oberhausen. Zwischen Hünxe und Kreuz Oberhausen mehr als 45 Minuten plus 10 Kilometer Stau wegen Bauarbeiten. Da ist nur eine Spur frei. A3 Frankfurt Richtung Köln. Zwischen Lohmar Nord und Dreieck-Heumer. Da dauert es wahrscheinlich mehrere Stunden länger. Es gibt 10 Kilometer Stau nach einem Unfall in der Baustelle. Weicht am besten so weit wie möglich drumherum aus. Die A3 Köln Richtung Oberhausen ist zwischen Kreuz Kaiserberg und Kreuz Oberhausen West wegen Bauarbeiten bis Montagmorgen gesperrt. Zurzeit 4 Kilometer Stau und etwa eine halbe Stunde obendrauf. Und zum Schluss noch die A59 Köln-Düsseldorf. Die ist in beiden Richtungen zwischen Kreuz Leverkusen West und Dreieck Monheim Süd bis Montagmorgen gesperrt. 1 Live. Mit Franziska Nisa und Tillmann Kölner. Tag zusammen. Hallo, Carmen, Florian und Damian aus Mönchengladbach, die haben eine sehr wichtige Frage, die ihr euch vielleicht auch schon gestellt habt, wer weiß. Hallo, den WM-Hit von Danger hören wir sehr gerne. Was wird nach dem Ole Ole Ole Ole Ole gesungen? Ole, ole, ole, ole, ole, ole. Wir verstehen La Sogge und wenn da wirklich La Sogge gesungen wird, was bedeutet das? Hör noch mal rein. Ole, ole, ole. Ja, das ist ganz klar La Sogge. Das ist ein Brauch in Russland. Das macht man vor den großen Spielen. Da wird nämlich die Socke in der Nacht vor dem wichtigen Spiel an die Türklinke gehangen. Das soll dann Glück bringen und das nennen die da La Sogge. Okay, jetzt nochmal für alle. Ne? Na Strovje heißt das natürlich. Haben wir es jetzt. Mann, Mann, Mann. I want you to breathe me. Let me be your air. Let me roam your body freely. No inhibition, no fear. How deep is your love? Is it like the ocean? What devotion are you? How deep is your love? Is it like nirvana? Hit me harder again. How deep is your love? love can it go deep? So tell me how deep is your love, can it go deeper? So tell me how deep is your love, can it go deeper? How deep is your love? Is your love. Hello, Irons Live Sector. This is James Arthur, and you are listening to my new single, You Deserve Better. You deserve better, better, better than me. Might be what you want, but I'm not what you need. You're better, better than you even realize. James Arthur. Neu für den Sektor. Eins Live. I'm just not sure my heart is working. And yours is beating double time. Deep down you know I ain't even worth it. It's not enough, babe. All I do is make you cry. Like, ooh, oh, ooh, oh, I know I do this every time. Like, ooh, oh, I know that I just got to say what's on my mind. You deserve better, better, better than me. Might be what you want, but I'm not what you need. You're better, better than you even realize. You deserve better, better, better than me. Might be what you want, but I want you to see you're better off without me in your life. And I hope you find somebody else that loves you like nobody else. And I hope you give you something real. Oh, I love you still. But you deserve better, better, better, better. Give up on me, cause babe, I'm hopeless. The more it hurts, the more you try. You know I loved, I just never showed you. It'll be too late when you're with some other guy. Like, ooh, oh, ooh, oh, I know I do this every time. Like, ooh, oh, just say what's on my mind. You deserve better, better, better than me. Might be what you want, but I'm not what you need. You're better, better than you even realize. You deserve better, better, better than me. Might be what you want, but I want you to see you're better off without me in your life. And I hope you find somebody else that loves you like nobody else. You want, but not what you need, baby. Oh, yeah. You deserve better, better, better than me. Might be what you want, but I'm not what you need. You're better, better than you even realize. You deserve better, better than me. Might be what you want, but I want you to see. You're better off without me in your life. Geil, spannend, das geht dir schon den ganzen Morgen so, ne? Mit Kollege Tillmann Kölner und seinen Wortwitzchen. Wird Zeit, dass er seine 30 Sekunden kriegt. 1 live. 30 seconds to Spaß. Ja, jeden Samstag hat Tillmann hier 30 Sekunden Zeit, um Wortwitze rauszuhauen, weil er es eh die ganze Zeit macht. Und so habt ihr vielleicht auch ein bisschen Spaß. Vielleicht bringt er mich auch mal zum Lachen zur Abwechslung. Meistens nicht, manchmal ja schon. Ne? Schon so. Manchmal. Weil der WM in Russland ist. Heute dein Thema Russland. Bist du bereit? Klaro. Go. Eins vorweg, Wladimir, völlig egal, ob du lachst, finden bestimmt viele rustig. Womit fahren fortschrittliche Russen? Mit dem Wodka to go. Dabei ist das ja eigentlich Busland. Was essen die da besonders gerne? Kremlknödel mit Vanillepudding. Dazu gibt es ein schönes Gorbatschöfferhofer. Und immer schön den Mund abwischen, aber ist ja kein Problem in der ehemaligen Sowjetunion. Danach aber den Moskaugummi nicht vergessen. Ist wichtig für die Zarenhygiene. Was sind die bekanntesten Musiker in Russland? Ey! Was heißt denn da ey? Wenn ich nicht lachen muss, Svetlana muss ich nicht lachen. Del Rey, Palinkin Park, ja? Welcher Song ist da ganz groß? Spiel mir das Lied vom Russisch Brot. Ach, heute nicht lustig? Nein! Dann sehr gay doch nach Hause. Bis Sankt Petersburg. Tschüss, Pakistan. Ah, nee. Been waiting for a life. Waiting for a lifetime for ya. Been breaking for a lifetime for ya. Wasn't looking for love till I found you. Hold my light for love till I found you. Waiting for a lifetime for ya. Been breaking for a lifetime for ya. Wasn't looking for love till I found you. Live mit Franziska Nieser und Tillmann Kölner. Mal, wie wenn so eine Katze über ein Xylophon läuft, oder? Oder am Ende von Sigala. Eins live. Rock you, baby! Hey. O-Ton-Charts. Hallo! Neuvorstellung 3. Reggae Boys. Jamaikas Traum von der Welt hieß der Dokumentarfilm, den wir auf Arte gesehen von haben. Von der WM, ne? Jamaikas Traum von der WM, nicht was von der Welt. Gesagt? Von der Welt, hast du gesagt. Ja, aber ich meine natürlich von der WM. Ja. Vielen Dank, Timon Kölner. So, letztlich ist ja der Traum nicht wahr geworden. Ne? Da hat auch die Verpflichtung des Ex-Bundesliga-Trainers Winnie Schäfer leider nichts genützt. Vielleicht ist der Erfolg aber auch einfach nur ausgeblieben, weil die Spieler die taktischen Anweisungen des Trainers nicht wirklich verstanden haben. No. What we need is Männer. We need men. With ex. You are an ex? What is ex in English? Also for you. Here, we need balls, yeah? And we can win this match, believe me. I told you, we're not a Mickey Mouse team. We have very good players, we have a good team. We don't need tactic, we need only go out and kill this team. Yeah? We have to give 100%, then we have a chance for 3 points. Neuvorstellung 4. In den vergangenen Wochen hat es ja in Deutschland immer wieder krasse Gewitter gegeben. Unwetter, alle Nachrichtensendungen waren voll davon. Auch heute im ZDF hat berichtet. Und zwar so, dass das Wetter auch mal hervorragend zum Ort des Geschehens gepasst hat. Die Hörsäle geflutet. Genauso wie die Straßen draußen. Denn da, wo das Wasser eigentlich abfließen sollte, sprudelt es in Fontänen in die Höhe. In Strömen gegossen hat es auch im hessischen Gießen. Sorry. Neuvorstellung 5. Oh. Vom schlechten Wetter jetzt zum schlechten Geschmack. Wir bleiben allerdings in der Natur. Im NDR-Fernsehen gibt es das Format Naturnah. Und da bringt ein Mann seinen Kindern nicht nur bei, was der optische Unterschied zwischen einer Fichte und einer Tanne ist. Die großen Fichten sind gefällt. Jetzt ist die Gruppe dran. Ihr Auftrag, die Bäume entasten und die Rinde schälen. So ein weißlicher Saft.

live. You to sleep, you never leave the house. Eh, I know you want, know you want some. You know I'm the only one that gets you higher, baby. You ain't gotta worry, cause you know I got it, know I got it, baby. You'll be stuck on it, cause my love's so good, so keep coming back to get some more. Got you and your feelings all emotional. For seconds was good, girl. Got me clearing up my schedule, trying to link up. Girl, you know you about to get that thing beat up. When I pull up, you know what I came for. Your dollar let it pipe, keep some dope deep for you. Put your body straight to sleep. I got you waking up, thanking me. Wen sollen wir 2019 in den Sektor holen? Sean Wen? Sean 1 Live präsentiert. Hi everybody in 1 Live Sector, this is Sean Mendes. Das ist der beste, begabteste, hübscheste, tollste Sänger, den es gibt. Wie er immer lächelt und so. Sean Mendes, The Tour. 18. März, Arena, Köln. Unglaublich! Mega, mega, mega geil. Oh my God. Thanks, guys, I love you. Sean Mendes, in den Sektor geholt von 1 Live. Bis bald, bis bald, bis bald. 1 Live, 1 Live. Stauschau. Halb zwei und hier braucht ihr gerade am längsten. A2 Hannover Richtung Oberhausen. Zwischen Dortmund Nordost und Henrichenburg ein Unfall. Mehr als eine halbe Stunde länger, 6 Kilometer Stau. A3 Arnheim Richtung Oberhausen. Zwischen Hüngste und Kreuz Oberhausen. Mehr als eine Dreiviertelstunde länger, 10 Kilometer Stau. Da ist wegen Bauarbeiten gerade auch nur eine Spur frei. Die A3 Frankfurt Richtung Köln ist zwischen Dierdorf und Neuwied nach einem Unfall gerade gesperrt. 5 Kilometer Stau. Es gibt eine Umleitung über die A48 Richtung Koblenz und die A61 Richtung Meckenheim. Dann nochmal die A3 Frankfurt Richtung Köln zwischen Lohmar Nord und Dreikolmar dauert es gerade möglicherweise mehrere Stunden länger. 10 Kilometer Stau. Es hat einen Unfall in der Baustelle gegeben. Am besten weicht ihr schon ab dem Kreuz Bonn-Siegburg über die A560 und die A59 aus. Dann nochmal die A3 Köln Richtung Oberhausen. Die ist zwischen Kreuz Kaiserberg und Kreuz Oberhausen West wegen Bauarbeiten bis Montagmorgen gesperrt. Es gibt gerade 4 Kilometer Stau und es dauert eine halbe Stunde länger. Und auch da gibt es eine Umleitung über das Kreuz Kaiserberg. A40 Venlo Richtung Duisburg zwischen Kerken und Neukirchen-Flühen mehr als 20 Minuten plus 5 Kilometer Stau. A43 Wuppertal Richtung Recklinghausen zwischen Sprockhövel und Wittenherbede 20 Minuten länger, 4 Kilometer Stau. Und zum Schluss noch die A59 Köln-Düsseldorf. Die ist in beiden Richtungen zwischen Kreuz Leverkusen-West und Dreieck Monheim-Süd bis Montagmorgen gesperrt. Da wird an der Brücke gearbeitet und auch da gibt es Umleitungen. 1 Live mit Franziska Nieser und Tillmann Kölner. Tachchen. Hallo. Das ist auch ein bisschen gemein. Aber auch ein bisschen lustig. Auch ein bisschen lustig. Ja. Sorry, liebe Italien-Fans. Ein Eisverkäufer hat ein Schild aufgehängt. Für jedes Tor, das Italien bei dieser Fußball-WM schießt, gibt es eine Kugel Eis gratis. Wir sprechen gleich mit einem, der doppelt leiden muss, diese WM. I ain't gonna fall back, nah. All right, I'm taking on me, baby. All right, I ever ask, are you gonna be my lover tonight? I take you with me. mit ihm. Und die verläuft dann die Minos, und ich tell your friends and they hold your hands. Baby, never mind, never mind. Nevermind. Sollten sich einige Fußballfans in dieser Zeit jetzt auch zu Herzen nehmen. Hier ist eins live. Wir haben heute Morgen nämlich schon mit einem der ärmsten Säulen der WM-Zeit gesprochen. Michael Holländer, der in Köln lebt. Es gibt nur einen, dem es noch dreckiger gehen müsste. Marco, der ist halb Italiener und halb Holländer. Hey Marco, how are you? Yes, I'm fine. How are you guys? Ja, uns geht's gut. Wir sind ja aber auch dabei bei der WM. Mal ganz im Ernst, geht's dir jetzt noch schlechter, wo die WM tatsächlich begonnen hat? No. I think I still feel okay, but mir geht's trotzdem ganz gut. Ich gucke mir die Spiele trotzdem genau an, weil ich bei einem Tippspiel mitmache. Dadurch habe ich trotzdem irgendwie Spaß an der WM. Wie schlimm ist es für dich, dass deine beiden Teams, für die du eigentlich bist, jetzt bei der WM nicht dabei sind? Yeah, it doesn't feel good. No. Nee, das fühlt sich nicht so gut an. Normalerweise, wenn Holland dabei ist, bin ich für Holland, weil ich mich mehr als Holländer fühle als Italiener, weil ich hier schon immer wohne. Aber wenn die nicht dabei sind, dann habe ich immer noch Italien als Backup. Aber jetzt sind beide nicht dabei. Welches Team feuerst du dann jetzt an? Das ist echt schwierig. Ich war die letzten 4 Wochen in Kolumbien und war da auch bei einem Fußballspiel. Deshalb finde ich die gerade ganz gut. Ansonsten sind Brasilien und Frankreich echt super. Stopp mal. Also es feuern nur 19% der Holländer die Deutschen an, ja, laut einer Umfrage. Deshalb versuchen wir euch Holländer jetzt noch umzustimmen. Kriegen wir dich, Marco, noch auf unsere Seite? Ja, no. Deutschland war schon immer Rivale von Holland. Auch wenn ich das deutsche Team echt respektiere, ich kann Deutschland nicht anfeuern. Das geht nicht. Wow, bist du denn dann morgen für Mexiko oder lässt du das Spiel komplett sausen? Nee, das lasse ich auch. Okay. Marco, thank you and have a great World Cup. Yes. Bye. Thank you, bye. FIFA WM 2018, eins live. Baby girl, you give me 10 ton of fatness. Give me some of that. Thinks with the badness, look how she at. Shape like goddess, but I'm not just that. It's a good piece of mental sand under the cap. Hot piece of game, I'm in love how you chat. Watching every step of the paper, the way you got. Stain in my brain, memory not detached. Mainly my aim is to give you this love. If not, dig the way you move. Let me acknowledge the way you do. Then I would not lie, baby. Like a baby, you moves out with naughty. No lie. Tell you never miss. bone it and let me own it, my girl. Give you all the style that I have myself. I see what made me good, that's my word. Give it the good loving that is preferred. You deserve it, so don't be scared. Is it not the way you move? Let me acknowledge the way you do. Then I would not lie, baby. Mit Franziska Nisa und Tillmann Kölner. Thank you. Castle in 1's Life. Den letzten Takt nehmen wir noch mit, oder? 23 Jahre jung und dann ein Jahresgehalt von 10 Millionen. Was heißt 23? Ich werde auch mit 60 nicht so ein Jahresgehalt haben. Wahrscheinlich auch nicht mit 320. Aber du bist ja auch keine Fußballerin. Nein. Leon Goretzka ist 23 und hat angeblich ein Jahresgehalt von 10 Millionen. Die sind ihm zumindest geboten worden von Schalke, damit er bleibt. Er ist aber gegangen, beziehungsweise geht zu den Bayern. Vielleicht bekommt er da ja sogar noch mehr, eventuell, ne? Man weiß das ja immer nicht so genau. Überboten wird das tatsächlich nur noch von Martin Garrix, ne? Der ist auch kein Fußballer, aber der ist 22, damit einer der jüngsten im DJ-Geschäft, also in der Electronic Dance Music. Und der wiederum, der hat ein Jahresgehalt von 18 Millionen. Wow. Ob der das wert ist? Hier ist sein neuer Track, Ocean. Tell me what you're crying for. I'll wipe your tears all up. So it's taking love, we'll come for you for sure. If we're caught in a wave, I will carry over. It don't matter where you are, I'll run to your front door. When my head goes in different directions, you know my heart's never on the move. And in the dark times, you don't have to question. For my aunt, where we are, you could put an ocean between our love, love, love. It will keep us apart. You could build a wall, I would run it up, up, up, just to get to your heart. If we're caught in a wave, maybe we'll make a way. You could put an ocean between our love, love, love. It won't keep us apart. Let's start living dangerously. Talk you moving so carefully. Let's start living dangerously. Whoa. Bei The Ocean oder auch Bratwurst bei The Biergarten. Mhm. Was immer ihr macht, viel Spaß dabei. Franziska, Nisa und ich sind gleich raus. Aber für euch ist da Lisa Kestel. Yeah! Grüßt euch doch erstmal. Lisa, Mensch. Hallo. Hast du schon Fußball geguckt? Nee, das ist mir heute erst wieder bewusst geworden, dass ich wirklich noch gar nichts ich auch gesehen nicht. Habe. Und dann dachte, ach, ich gucke dann irgendwie nur, wenn es spannend wird. Und ich wette, ich weiß gar nicht, wie lange geht die WM? Lisa. Weißt du, ich habe jetzt das Gefühl, die geht 3 Wochen und dann gucke ich halt gegen Ende. Aber das ist ja aber spannend, nicht so. Es ist ja nicht nur gegen Ende spannend, sondern Spiele sind ja auch schon in sich spannend wahrscheinlich, würde Tillmann jetzt sagen. So ist es. Mhm. Sandra möchte auf jeden Fall den Daniel Danger Song nochmal hören. Das hat sie gerade geschrieben. Mach ich. Per WhatsApp. Spielst du den? Ja, spiele ich in meiner Sendung. Okay, also, kannst du machen. Lisa ist für euch da jetzt gleich. Die nächsten wie viele Stunden? Ja, jetzt mach mir nicht so einen Stress. Immer. Vor den Infos noch Kaigo und Miguel. Reklame. Bestellen Sie jetzt bis zum 15. August Ihren Multivan mit aktuellster Motorentechnik und sichern Sie sich für ausgewählte TDI-Motoren bis zu 3.500 Euro Frühbucherprämie. 3.500 Euro? Das entspricht 3 65 Zoll Flatscreens, 5 hochwertigen Espressomaschinen oder 2 Profi-Mountainbikes aus Carbon. So familienfreundlich war ein Preisvorteil noch nie. Der Multivan mit 3.500 Euro Frühbucherprämie. Volkswagen. Wussten Sie schon, dass die Mannschaft der Niederlande 9-mal bei einer Fußball-WM dabei war? Von 50 Spielen konnten sie 27-mal gewinnen, schossen dabei 86 Tore und wurden 3-mal Vize-Weltmeister. Und wussten Sie auch, dass den Niederländern dieses Jahr mehr Zeit für andere Dinge bleibt? Blumen. 1000 gute Gründe. Was macht Krombacher Radler zu Deutschlands beliebtestem Radler? Seine Frische, seine Spritzigkeit und natürlich sein Geschmack. Krombacher Radler mit Original Krombacher Pilz und spritziger Zitronenlimonade. Auch als Krombacher Radler alkoholfrei. Genießen Sie es. Ich bin's, das Auto, das du zum Abi kennengelernt hast. Da waren meine kleinen Dellen noch okay. Aber jetzt hast du einen Job und parkst mich ums Eck. Bin ich dir peinlich? Du willst doch nicht etwa schnell dein Auto verkaufen. Mit mobile.de Motorverkauf an geprüfte Händler. Heute kostenlos bewerten lassen, morgen schon weg. Jetzt auf mobile.de Motorverkauf. Ja zu Herzrasen. Ja zur FIFA-Fußball-WM. Ja zu was wir lieben. Ja zum Deutschland-Burger mit doppelt saftigem Rindfleisch und köstlicher Kräuterbutter-Style-Soße. Oder den 2x11er Chicken McNuggets für nur 4,99 €. McDonald's, ich liebe es. Jetzt im Gutscheinheft oder in der App, in allen teilnehmenden Restaurants. Heute haben Fans allen Grund zum Feiern. Mit den Fanprämien von Samsung. Ausgewählte Galaxy-Tablets gibt's jetzt mit bis zu 200 Euro Cashback. Noch bis zum 26. Juni. Alle Infos unter samsung.de/fanprämie. Menschen schützen und Konflikte lösen. Genau mein Fall. So.